WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ich begrüße euch sehr herzlich zu einer neuen Talkwoche, die etwas kürzer ist wegen des Feiertages gestern. Schön, dass ihr da seid. So, wir beginnen mit einer freien Themennacht, wie immer dienstags. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Bin sehr gespannt auf eure Themen und eure Anrufe. Uns geht los mit Anna. Und Anna ist 34. Hallo Anna. Hallo. Hallo Anna. So, ja. Liebe Anna, über was reden wir? Was ist dein Thema? Ja, also mein Thema ist, meine Eltern, speziell meine Mutter, die mich sehr im Stich lässt. Ich habe mich vor ein paar Monaten halt getraut, mal mit ihr zu sprechen, dass ich immer noch sehr unter meiner Kindheit leide. Mhm. Und sie hat mich komplett abletzen lassen. Also sie hat mich überhaupt nicht ernst genommen und hat alles heruntergespielt und so. Ja, wie sieht denn überhaupt der Kontakt im Moment aus? Den habe ich erstmal jetzt komplett abgebrochen, weil ich das nicht mehr kann. Also nachdem sie dich jetzt hat abblitzen lassen? Ja, danach war nochmal halt so eine Sache. Wir haben halt auch zwei Hunde und sie hat an Weihnachten eine Weihnachtskarte nur für die Hunde geschickt, wo sie mich halt gar nicht drin angesprochen hat. Das ist aber sehr charmant. Ja. Ja, und ich meinte auch so die letzten Jahre. Wie war der Kontakt? Der ist halt eigentlich nur deswegen noch da gewesen, weil ich das möglich gemacht habe, weil ich halt das brave Kind sein wollte. Naja. Ja, wie weit wohnst du von der Mutter weg? Ja, 20 Kilometer. Ja. Und ist die Mutter mit deinem Vater zusammen, ne? Ja. Ja. Und ist der Vater genauso abweisend zu dir? Der hat mich eigentlich immer behandelt wie ein kleines Kind, also. Der hat mich nie ernst genommen und hat immer versucht, also wenn ich jetzt zum Beispiel mal gute Laune hatte und war ein bisschen ausgeflippt, dann hat er immer versucht, mich zu bremsen und So, jetzt wolltest du mit deiner Mutter über Dinge aus der Vergangenheit reden, genau. Die nicht so sehr gut gelaufen sind. Was waren das für Sachen, die du schlimm in Erinnerung hast? Ja, also mein Vater hat mich verprügelt. Der Vater? Ja. Mhm. Also sehr schlimm halt auch mit Brüllen und erniedrigen und demütigen und ging das über Jahre? Ja, ja. Also, ja. Das sind eigentlich so meine ersten Erinnerungen sind, dass ich in der Ecke hänge in meinem Zimmer und die Arme so über meinen Kopf halte, um mich zu schützen. Das heißt, er hat ziemlich heftig zugeschlagen. Wie genau hat er das gemacht? Also er hat nicht jetzt so das, ich sag mal, wie man so sagt, klassisch den Hintern versohlt, sondern halt einfach wahllos auf mich eingeprügelt. Mit den Fäusten? Den Fäusten, mit den Händen, also er hat immer versucht, das Gesicht zu treffen und den Kopf hauptsächlich, aber es war ihm eigentlich, ja, egal. Wie alt warst du, als er damit angefangen hat? Also meine ersten Erinnerungen sind so 3 oder 4 war ich da. Mhm. Und wie lange hat das gemacht, bis zu welchem Alter? Bis ich 16 war. Bis du 16 warst? Ja. Hast du das dann auch, als du älter warst, alles so über dich ergehen lassen? Ich habe halt immer versucht wegzurennen, wenn ich konnte. Meistens hat er mich direkt am Arm gepackt und rumgerissen. Und wenn ich dann mal es geschafft hatte, wegzurennen in mein Zimmer oder so, ist er natürlich hinterhergekommen. Und dann war es noch schlimmer. Also weglaufen war eine ganz schlechte Wahl. Wie du es gerade beschrieben hast, klingt das auch so, als hätte er dich im Laufe der Zeit öfter verletzt. Stimmt das? Ich hatte mal hier und da natürlich blaue Flecke, aber nicht jetzt irgendwie gebrochene Knochen oder so. Und dann irgendwann in diesem Wutwahn hat er dann von dir abgelassen wieder? Ja, also ich habe dann irgendwann natürlich angefangen zu heulen, weil es so weh getan hat und weil ich einfach eine fürchterliche Angst hatte. Mhm. Und ich weiß halt heute, dass es Todesangst war. Also ich habe wirklich gedacht, er schlägt mich tot. Was waren das denn für Anlässe? Der hat sich die Anlässe halt auch versucht selber zu erschaffen. Ne? Der hat mir Worte im Mund rumgedreht oder hat mich provoziert und versucht zu reizen, damit ich irgendwas Freches sage oder so. Du hast gerade auch gesagt, dass er dich gedemütigt hat. Wie hat er dich gedemütigt? er hat, wenn ich dann geheult habe zum Beispiel, weil er mich geschlagen hat, dann hat er gesagt, ich soll sofort aufhören zu heulen, ich hatte überhaupt keinen Grund. Mhm. Und dann habe ich gesagt, doch, ich habe einen Grund, es tut alles so weh. Und dann hat er gesagt, nein, du hast keinen Grund und wenn du jetzt nicht aufhörst, dann gebe ich dir einen. Und das hat mich halt total gedemütigt in dem Sinne, dass ich meine eigenen Gefühle nicht mehr als wahr ansehen konnte. Ach so. Mhm, ich habe halt geglaubt, okay, ich bilde mir das wirklich nur ein und das ist gar nicht so schlimm, weil er sagt ja, es ist nicht schlimm. Mhm. Gab es auch sexuelle Übergriffe? Ja, es waren halt, also es sind zwei Erinnerungen, die ich da habe. Es war im Badezimmer, der stand unter der Dusche und ich war da also auch noch relativ klein. Ich weiß halt, dass ich so auf der Höhe, also mit meinem Kopf auf der Höhe von seinem, ich kann das nicht sagen, also ich verstehe. Von daher weiß ich halt ungefähr, wie alt ich war und sollte ich ihm halt beim Waschen helfen und ich weiß halt, dass sich das da verändert hat, dass es halt auf einmal sich anders anfühlte und anders aussah und ich konnte das gar nicht richtig begreifen. Ich fand das alles sehr seltsam, muss ich sagen, nicht, also dass ich jetzt Angst hatte, aber ich spürte, das war was Falsches. Aber das hat sich dann hinterher, als du älter wurdest, nicht nochmal wiederholt? Nee. Jetzt hast du gerade zu mir gesagt, du wolltest mit deiner Mutter nochmal sprechen über das, was damals war. Warum wolltest du nicht mit deinem Vater sprechen über das, was damals war? Das kann ich überhaupt nicht, weil ich weiß halt auch, dass er bis heute da, sag ich mal, kein Einsehen hat, dass das irgendwie falsch war. Und ich habe bis heute auch wirklich Angst vor ihm. Also meine größte Horrorvorstellung ist, wenn ich beim Einkaufen dem mal über den Weg laufe oder so, da habe ich richtig Angst vor. Wie hat sich denn damals in diesen für dich schlimmen Situationen deine Mutter verhalten? Also sie hat halt versucht, manchmal ihn davon abzuhalten, hat das aber nie geschafft. Und sie ist dann meistens rausgerannt aus dem Haus. Und dann hat mein Vater mich halt angebrüllt und hat gesagt, jetzt hast du es mal wieder geschafft. Das heißt, er hat dir dann auch noch wieder schlecht zum Gewissen gemacht? Ja, ich war dann schuld, dass sie rausrannte und dann ging es dann erst richtig los. Du hast gesagt, von 3, 4 bis zum 16. Lebensjahr gab es das. Wie oft ist das vorgekommen? Also manchmal war es mehrmals am Tag, je nachdem, was er halt wieder mal für Anlässe hat. Also er ist halt auch Choleriker, das weiß ich heute. Ne? Mehrmals am Tag? Ja. Also wenn er Anlässe hatte, wenn ich wieder mal frech war oder ein schlimmes Kind war, dann hat er das auch mehrmals gemacht. Also das war dem auch egal, ob wir am Essen waren oder... Bist du Einzelkind? Ja. Das heißt, ganz, ganz, ganz oft, wenn sie denn da war, hat deine Mutter das alles mitbekommen? Ja. Was denkst du denn heute über deine Mutter, dass sie das geduldet hat? Ja, ich sag mal so, das ist fast noch schlimmer für mich, als das, was mein Vater gemacht hat, weil sie mich komplett im Stich gelassen hat. Völlig. Ja, total. Sie hätte den Kerl rausschmeißen müssen oder sie hätte dich nehmen müssen als kleines Kind und weggehen sollen. Ja. Das wäre ihre Pflicht gewesen als gute Mutter. Allerdings, ja. Hat er sie denn auch so gewalttätig behandelt? Das nicht. Also, es war hinterher mal irgendwas gewesen, da hat er sie mal halt so richtig zusammengebrüllt. Aber nicht, dass er sie jetzt geschlagen hat. Zumindest habe ich das nicht mitbekommen. Meinst du denn, dass deine Mutter heute oder damals mal auch mit ihrem Mann, also deinem Vater, darüber gesprochen hat? Nein. Das glaube ich nicht. Sie ist ihm hörig? Ich denke ja. Und sie nimmt sogar in Kauf, dass sie jetzt ihre Tochter verliert? Ja. Und macht so absurde Sachen, dass sie die Hunde grüßt, aber dich nicht? Ja. Sie kann halt gar nicht irgendwie damit umgehen, sie will ihren Mann nicht verlieren. Und Wie erklärst du denn sein furchtbares, man kann es ja gar nicht anders ausdrücken, furchtbares Verhalten? Weiß nicht, also für mich ist dieser Mensch krank, also psychisch krank, weil anders kann man das nicht machen. Bist du kein Wunschkind? Weißt du was darüber? Also soweit ich weiß, bin ich ein Wunschkind, aber ich sage für mich so heute, ich habe halt auch viele Bücher gelesen über Kindheitsbewältigung und so weiter, die wollten eigentlich nicht mich, die wollten ein braves, gehorsames Kind, was funktioniert. Und Ja gut, aber wenn der schon mit 3, 4 Jahren angefangen hat, dich zu verprügeln, da warst du ja wahrscheinlich noch nicht ein großer Revoluzzer. Ja, aber da fängt ja ein Kind dann auch mal an zu sagen, nee, ich will aber das war ihm dann zu viel. Das wollte er nicht. Und die haben halt auch immer gesagt, ich hätte das provoziert oder so, dass man mich geschlagen hätte. Ja, das ist ja absurd. Das ist ja absurd, wenn man ein so kleines Kind so verprügelt, Also gibt es ja gar kein Thema drüber. Nee. So, jetzt ist der Kontakt erstmal richtig endgültig kaputt. Ja. Unterbrochen. Das finde ich auch richtig so. Ja. Ich würde es an deiner Stelle ganz genauso machen. Es ist schon schlimm genug, dass es nie eine Auseinandersetzung mit dem Vater gab. Ja. Eigentlich gehört er angezeigt. Ja, theoretisch ja, aber ich... Wenn ein Kind über so viele Jahre eine Jugendliche so misshandelt, aber da hast du nicht wahrscheinlich nicht die Kraft zu, so etwas... Nee. Ich glaube, das war halt auch eine Sache, die hat meine Mutter dann gesagt, also so, wie soll man sagen, sarkastisch. Ja, wenn das wirklich so schlimm war, dann zeig uns doch an und dann kommen wir in den Knast und dann hast du, was du willst. Mhm. Also und sie machen es genauso weiter wie früher. Sie machen dir wieder ein schlechtes Gewissen und üben so wieder Druck auf dich aus. Ja, das ist das. Und sie hat halt auch sich immer vor ihnen gestellt. Ich habe einmal mich getraut, auch als Kind zu sagen, Mama, ich halte das nicht mehr aus, warum macht er das? Und der muss aufhören und können wir nicht weggehen oder wegziehen oder... Mhm. Und dann hat sie gesagt, nee, also ich müsste ihn ja verstehen. Und er hatte so eine schwere Kindheit gehabt und er konnte nicht anders. Ich verstehe deine Aussage, dass du sagst, du hast fast mehr Wut auf deine Mutter als auf deinen Vater. Ja. Ja, verstehe ich. Ja. Das ist, Hast du denn nach all dem ganzen Horror dir irgendwann auch mal eine psychologische Unterstützung oder Hilfe gesucht? Ich bin im Moment auf der Suche, weil ich das halt alles nicht auf die Reihe kriege. Ne? Ich liege nächtelang wach und denke darüber nach und ich habe auch Albträume immer noch, wo er quasi vor meinem Bett steht. Und wenn du heute als erwachsene Frau von 34 Jahren Angst hast, dem zu begegnen in der Stadt, heißt das ja wirklich, wie sehr das noch präsent in dir ist und wie sehr dich das beschäftigt. Ich finde auch, du solltest das dringend machen. Du solltest dringend in eine richtige, solide Therapie gehen und dich mit all dem beschäftigen. Und ich würde an deiner Stelle radikal jetzt aber auch dabei bleiben. Kein Kontakt, gar nichts. Ja. Weihnachten, gar nichts. Nichts voneinander hören lassen. Wenn, dann ist es ihr Ding, also entweder von dem Vater oder wahrscheinlich von ihm nicht, aber von der Mutter, dass sie auf dich zukommt. Ja. Also das wird, denke ich mal, nicht passieren. Also es hat sich so in den letzten Telefonaten, die wir so hatten, vor ein paar Monaten halt auch schon rauskristallisiert, dass sie da, ja, sie sieht das überhaupt nicht ein. Ne? Sie sagt halt, wenn das so schlimm gewesen wäre, dann würde ich doch nicht jetzt erst damit ankommen. Das ist so ihre Meinung. Das tut mir sehr leid, Anna, dass du solche Sachen erlebt hast in deinem Leben und bis heute damit beschäftigt bist. Ja. Das ist sehr traurig, so etwas erlebt zu haben. Wie lebst du heute? Bist du in einer Beziehung oder lebst du solo? Ja, also ich bin verheiratet. Mhm. Und mein Mann ist auch Gott sei Dank voll auf meiner Seite und hat auch schon länger gesagt, dass der Kontakt zu meinen Eltern mir nicht gut tut und dass er das merkt und er unterstützt mich. Also hast du Kinder? Nein. Nein. Also das ist schon mal gut, dass du aufgehoben bist und eine gute Verbindung hast zu deinem Mann. Das ist auch sehr viel wert. Ich möchte, dass du jetzt weiter mit meiner Psychologin sprichst, mit Sabine. Ja. Die dir die Sache mit der Therapie noch genau erklären kann, wie du das machst und welche Art der Therapie und so weiter. Ja. Also, kein Kontakt mehr. Ja. Ne? Jetzt reicht es. Ja, das und jetzt musst du lernen und in der Therapie sehen, dass du mit der Vergangenheit zu Rande kommst und die verarbeiten kannst. Das ist jetzt wichtig. Die sind nicht mehr wichtig, du bist jetzt wichtig. Ja. Ja. Liebe Anna, danke für dein Vertrauen, dass du angerufen hast und du legst bitte auf und Sabine ruft dich gleich zurück. Okay, danke. Alles Gute von Herzen. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050 und hier ist Tanja. Tanja ist nicht 54, sondern 45. Hallo Tanja. Hallo Domian. Ja. Tanja, schön, dass du da bist. Um was geht's? Danke, ich bin so traurig. Was ist passiert? Ach, ich bin schon seit 30 Jahren alkoholsüchtig. Seit 30 Jahren? Ja. Und ich komme da nicht von weg. Ich habe schon 3 Langzeittherapien gehabt. Ich habe 30 Entgiftungen gehabt. Und ich habe das Gefühl, ich kann ohne diesen Scheißzeug nicht. Wie lange liegt denn die letzte Entgiftung zurück? 3 Monate. Und wie lange hat es angehalten? Ach, das ist ja bei mir. Ich gehe raus aus Entgiftung, also ich gehe rein, ich gehe raus und trinke sofort. Sofort? Was, ja. Was war denn in den 30 Jahren mal die längste Zeit, die du ausgehalten hast? 6 Wochen. Und warum bist du da wieder rückfällig geworden nach den 6 Wochen? Also das war damals meine erste Entgiftung, das war 2004. Und Und da habe ich nach 6 Wochen überhaupt keinen Suchtdruck, also ich hatte keinen Suchtdruck, gar nichts. Ich habe gedacht, ach, du kannst ohne Alkohol, das war ganz normal alles. Mhm. Und ich habe gedacht, ich brauche das gar nicht. Und dann fing ich an, so Wochenende, da hatte ich dann zu meinem Mann gesagt, weißt du was, jetzt können wir mal wieder ein Bier trinken. Ich sage, ich weiß gar nicht, warum ich da drin war. Ja, aber das war schon ziemlich doof, ne? Wenn man total bescheuert. Ja, schon so eine Karriere hinter sich hat und sagt, naja, ich könnte eigentlich mal wieder ein Bier trinken. Ja, aber ich habe das nicht geschnallt, dass ich so tief da drin bin. Dir war nicht klar, dass du damals... Nein, das war mir nicht klar. Mhm. Ich habe gedacht, ich könnte es jetzt kontrolliert. Gut, aber von diesem Wahn sind wir jetzt weg, ne? Das glaubst du? Nein, immer noch nicht. Du glaubst immer noch, dass du es kontrolliert? Ich glaube immer noch, wenn ich jetzt in die nächste Entgiftung gehe, dass ich immer denke, Mensch, dann trinkst du eben mal nicht unter der Woche, sondern nur am Wochenende. Aber es klappt nie. Also Tanja, dann muss ich ja sagen, dann bist du noch nicht tief genug gefallen. Also Entschuldigung mal bitte. Du bist eine Frau von 35 Jahren. Du säufst seit 30 Jahren. Und erzählst mir sowas erzählst du mir? Ja, ich weiß. Wie viel trinkst denn du am Tag? 14 Flaschen Bier. 14 Flaschen Bier. Jeden Tag. Jeden Tag. Heute auch schon. Na klar. Ja, aber ich bin noch fit wie ein Turnschuh, verstehst du? Ja, das ist ja eben das Schlimme bei Alkoholikern. Scheiße. Ja. Domian, ich schäme mich auch. Deswegen rufe ich ja auch nicht an, dass du mich jetzt zu Sau machst. Du rufst an, dass ich dich zu Sau mache oder nicht zu Sau mache? Zur Sau mache. Ich brauche beides. Ja, du brauchst beides. Ich brauche mal so einen Tritt in den Arsch. Gibt es denn niemanden in deinem Umfeld, der das mal gemacht hat für dich? Nein. Wie lebst du im Moment? Ich bin verheiratet. Mein Mann ist trockener Alkoholiker, schon seit Jahren. Mhm. Und der sagt nicht, wenn er vielleicht mal sagen würde, ich weiß es aber jetzt auch nicht, Domian, wenn er mal sagen würde, jetzt reicht's mir, aber sonst hau ich ab. Mhm. Wie? Der ist trockener Alkoholiker. Das heißt, der kennt diese ganzen Höllen, die man da hinter sich hat. Und Nein. Er war ein Quartalstrinker. Das ist wieder was ganz anderes, weißt du? Okay, aber er ist mit dem Thema Alkoholismus vertraut, sagen wir so. Ja, total. Also er versteht mich auch. Er sagt auch, trink dein Bier und alles. Aber vielleicht, ich weiß es nicht. Was? Moment. Er sagt, trink dein Bier? Ja. Das sagt dein Mann, der trockene Alkoholiker ist, sagt zu dir, trink mal dein Bier? Was ist denn mit dem los? Ja, er holt mir das Bier, weil ich... Das kann ich gar nicht glauben. Ich kann es nicht glauben. Wenn ein Mensch trockener Alkoholiker ist, ist er so weit in seiner Entwicklung, dass er die Sucht und das Verhalten verstanden hat. Und dann sagt er zu dir, ich trink doch mal ein Bier und holt dir das Bier? Ich weiß es nicht. Domian, ich kann dir doch auch nur sagen, was er mir sagt. Ja, er sagt, er sagt einfach zu mir, ja, dann trink dein Bier und aber übertreib es nicht, so ungefähr. Ich bin fassungslos. Wie geht es dir körperlich? Schlecht. Was heißt das? Warum? Ja, schlapp. Meine Leber ist angegriffen. Und das alles interessiert ihn auch nicht. Trink dein Bier, in Maßen. Leute. Vielleicht bist du mit dem falschen Partner zusammen. Wenn das so stimmt, wie du es mir sagst, bist du mit dem falschen Partner zusammen. Der zieht dich ja noch mehr runter, als dass er dich wachrüttelt. Ja, jetzt bin ich erstmal ein bisschen... Ich bin schockiert über alles, was du mir erzählst, Tanja. So kann man natürlich sein Leben zerstören. Du hast ja dein Leben schon 30 Jahre kaputt gemacht. Ist keine tolle Lebensbilanz. So. Aber, und es gibt ein Aber in der Geschichte, es gibt eine Möglichkeit, da rauszukommen. Ja, und da habe ich Angst vor. Warum? Warum? Weil mir das einfach, Domian, ganz einfach, das ist schöner, wenn man trinkt. Das glaube ich nicht. Letztendlich ist es nicht schöner, weil du kennst die Abgründe, in denen du da hängst. Du kennst die schlechten Stimmungen und du kennst das Selbstwertgefühl. Nämlich, das ist gleich null. Du bist eine Säuferin. Mehr bist du nicht. Und das ist kein schönes Gefühl. Ich weiß nicht, so. Aber... Und das macht, tut einem nicht gut und dann ist das Leben auch nicht einfacher. Ja, deswegen igel ich mich ja ein, weißt du, damit mich keiner mehr als Penner Ich weiß. Tanja, als Alkis. Ja, aber das bist du. Du bist eine Alki-Frau. Ich weiß. Aber das ist kein Schicksal. Das ist nicht Gott gegeben, dass du eine Alkoholikerin bist, sondern das liegt in deiner Hand, was du aus deinem Leben machst. Ja, aber ich habe davor Angst, weil ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, ein trockenes Leben, weißt du? Dann wird das höchste Eisenbahn, dass du es trainierst. Ich habe hier, Tanja, ich weiß nicht, ob du diese Sendung öfters hörst und siehst. Wirklich schon mit ja, so viel. Ja, ich gucke die so. Alle zwei Tage. So, ich habe hier mit so vielen Alkoholikern schon gesprochen. Auch mit Alkoholikern, die über Jahrzehnte, so wie du, richtig in der Gosse lagen. So wie du. Und die es geschafft haben. Und ich weiß es durch diese Sendung und ich weiß es auch durch viele andere Begegnungen, dass man das schaffen kann. Aber nicht mit Jammern. Nicht mit Jammern, sondern mit Tatkraft. Mit Hardcore, ja, und das ist ja das. Ich kann nicht kämpfen, weißt du, das konnte ich als Kind schon nicht. Ich habe immer Ja und Amen gesagt. Ich immer, wie soll ich sagen, als Kind schon allen nur das Beste gewollt. Und Tanja, wenn ich jetzt böse wäre, dann würde ich sagen, okay, dann sauf dich tot. Aber das bin ich nicht. Das will ich auch nicht. Obwohl es als Argument sicher nicht schlecht ist. Die Tatsache, dass du hier anrufst, Mensch, Tanja, mach dich nicht kleiner, als du bist. Die Tatsache, dass du anrufst, sagt mir doch, dass du willst, dass du eine Sehnsucht hast, da rauszukommen. Ja, klar, natürlich. Ich habe eine Sehnsucht auf ein trockenes Leben, aber ich möchte trotzdem auch diesen Kick haben. Ja, aber davon musst du dich halt verabschieden. Und das musst du in einer Therapie lernen, dass du dich davon verabschiedest. Ich habe schon drei hinter mir. Ja, dann machst du noch eine vierte und auch von mir aus noch eine fünfte. Ich krieg doch keine vierte, Domian. Weil alles ausgegeben ist schon. Ja, ich habe alle drei abgebrochen. Mhm. Die haben mir gesagt, wenn ich überhaupt noch mal eine Therapie kriege, dann sowieso nur mit Frauen zusammen. Und weil ich in der letzten Therapie auch jemanden kennengelernt hatte. Und da habe ich dann auch wieder sofort getrunken. Und ach, ich weiß also, auch nicht. Also, egal, was man dir jetzt hinlegt, du musst jeden Strohhalm musst du jetzt nehmen. Was jetzt im Detail da möglich ist an noch Therapie, weiß ich nicht. Du hast gerade gesagt, ich kann auf den Kick nicht verzichten. Weißt du, ja. Tanja, was für ein toller Kick das ist, das Leben nüchtern wahrzunehmen, was das für ein Kick ist. Ja, aber woher soll ich das wissen, du mehr? Nee, das sage ich dir. Ich sage es dir. Das ist der viel schönere Kick. Und auch der Kick, auf den du stolz sein kannst, weil du ein viel höheres Selbstwertgefühl kriegst. Was meinst du, was du eine selbstbewusste Frau sein wirst, wenn du nach 30 Jahren Alkohol davon kommst? Das kannst du laut sagen. Ich kann mir das gut vorstellen. So. Das kannst du laut sagen. Ich glaube, ich würde so stolz durch die Gegend laufen. Das glaube ich auch. Und zu Recht. Aber Domian, warum ist das so schwer? Ja. Es ist halt schwer. Wenn man 30 Jahre säuft, muss man das ausbaden, was man sich da selbst eingebrockt hat. Aber das ist jetzt auch egal. Wir wollen jetzt keine Vorwürfe machen. Es ist halt schwer. Es ist jetzt, wie es ist. Es ist schwer. Aber es ist nicht hoffnungslos und es ist nicht aussichtslos. Du leidest nicht. Ich habe Angst. Weißt du, wovor ich Angst habe? Vom Sterben. Ja, dann sauf weiter. Dann wirst du bald erleben, wie es ist, zu sterben. Nein, das will ich ja nicht. So, und wenn du diese Angst kaputt zerstören willst, dann geh weg vom Alkohol. Und sag mir wie. Ja. Wie unter deinen gewissen Umständen, wie das jetzt genau einzufädeln ist, das werden wir dir jetzt im Hintergrund sagen. Ich kann nur an dich appellieren, Tanja, dass du den Willen aktivierst, das zu machen und dass du die nächstbeste Möglichkeit dann auch am Schopfe fasst und es dann auch tust. Das hoffe ich für mich auch, weißt du das? Ja, ich glaube es dir, Tanja. Und ich wünsche es dir von Herzen. Jetzt ruft dich meine sehr, sehr, sehr nette Sabine an, meine Psychologin, und wird dir ein bisschen einen Leitfaden geben. Und geh bitte ans Telefon, wenn sie dich jetzt anruft. Nicht, dass du jetzt, ne? Auf jeden Fall, das musst du machen. Die erzählt mir das gleich. Also, ich weiß Bescheid. Okay. So, liebe Tanja, ich drück fest die Daumen. Danke, du. Ich wünsche dir Glück und viel, viel, viel Kraft. Dankeschön. Sehr gerne. Und gib mir die Kraft, du mir. Ja. Alles Gute. Tschüss, Tanja. Danke. Tschüss. So, meine Lieben, wir haben 1.25 Uhr und jetzt gibt es eine Domian-Postecke. Es haben geschrieben Christiane und... Nee, Christian, nicht Christian. Christian und Marie haben geschrieben, lieber Domian, wir beide sind seit über 10 Jahren große Fans deiner Sendung und große Fans von dir. Wenn möglich, verpassen wir keine Sendung. Neulich aber waren wir etwas verärgert. Wir finden, dass du mit der Dame, die sich gegen Organspende ausgesprochen hat, zu hart umgegangen bist. Wir sind Befürworter der Organspende, also deiner Meinung, aber natürlich lassen wir auch die gegenteilige Meinung gelten. Vielleicht sagst du mal etwas zu diesem Vorfall in deiner Sendung. Lieber Christian, liebe Marie, das mache ich sehr gerne. Also ich muss zugeben, das machen wir die Musik vielleicht ein bisschen, also noch im Hintergrund, dass das Ende dieses Gesprächs wirklich ein bisschen rabiat war. Das tut mir sehr leid und ich entschuldige mich auch dafür. Aber ich möchte euch mal kurz was erklären. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal hier erklärt habe. Wenn ich mit jemandem telefoniere, sagen wir mal, der sehr wortaktiv ist und ich wenig unterbreche, dann sagen die Leute, der Domian lässt sich zuschwallern. Wenn ich mit jemandem telefoniere, der sehr wortaktiv ist und ich gehe öfters dazwischen, um das Gespräch vielleicht ein bisschen zu leiten, dann sagen die Leute, der Domian quatscht immer dazwischen. Also es ist manchmal ein bisschen schwierig und ich bitte euch um Nachsicht. Es gelingt halt auch nicht immer. Aber so ist das halt in dieser Sendung, die immer live und jeden Tag und jede Nacht stattfindet. Also das rabiate Ende tut mir leid und ich hoffe, dass die Anruferin auch nicht so böse auf mich war. Peggy, 34 Jahre, schreibt, hi Domian, eure letzte Woche war sensationell. Spannende Anrufe, gute Themen und ein, vielen Dank, aufgeräumter Moderator. Mich hat besonders der ältere Mann berührt und beeindruckt, der sich in die Fotografie einer Hollywood-Schauspielerin verliebt hat und ab und zu mit ihrem Foto im Arm in seiner Wohnung tanzt. Ich fand den Mann total nett und die Tanzszene ist für mich absolut Hollywood-reif. Er soll sich bloß keine seelische Erkrankung von seinem Arzt einreden lassen. Benjamin 23 schreibt, hi Domian, du hattest doch in deiner Themensendung Zukunft uns, deine Zuhörer, gefragt, wie wir uns technisch und wissenschaftlich die Zukunft vorstellen. Also ich glaube, dass die Menschen spätestens in 100 Jahren unsterblich sein werden. Ich glaube auch, dass Mensch und Computer immer mehr miteinander verschmelzen. Jeder wird irgendwann Chips im Gehirn haben, über die er mit allen anderen und dem Internet verbunden ist. Alle werden alles wissen und ich bin sicher, dass später mal kein Mensch mehr Sprachen lernen muss. Die entsprechenden Sprachprogramme kann man sich dann ganz einfach auf das eigene Gehirn runterladen. Schade nur, dass ich dann schon tot sein werde. Ja, Benjamin, das finde ich auch schade. Das ist natürlich sehr, sehr attraktiv. Naja, vielleicht auch nicht alles, aber mit den Sprachen, das wäre schon sehr schön. So, Philipp, 29. Hallo Domian. Vorige Woche veröffentlichte die EU einen Bericht, nachdem Homophobie in Europa und auch in Deutschland weit mehr verbreitet ist als bislang angenommen. Ich selbst bin heterosexuell und war über die Studie richtig schockiert. Mir ist es komplett egal, wer wen liebt. Hauptsache, die Leute lieben sich. Was sagst du zu diesem Bericht? Also ich muss sagen, ich war darüber auch erstaunt, weil ich schon glaube, dass sich in den letzten Jahren oder letzten 10 Jahren, 15 Jahren sehr viel getan hat. Aber es muss sich halt noch mehr tun. Ehe für alle, dafür bin ich ja. Und wenn ich so in meine Branche hier gucke, das muss man sich auch mal vor Augen halten. Es gibt keinen Top-Talker, der homosexuell oder bisexuell ist. Es gibt keinen Anchorman, keinen Top-Journalisten, keinen Top-Reporter, der homosexuell oder bisexuell ist. Es gibt keinen Intendanten, keinen Geschäftsführer von einer großen Fernsehanstalt, der entsprechend eine sexuelle Neigung hat. Ganz zu schweigen von den Vorständen in DAX-Unternehmen, beim Militär. Und natürlich auch beim Fußball. Also da muss einiges noch getan werden. Übrigens, erst 1990 strich die Weltgesundheitsorganisation Homosexualität von der Liste anerkannter Krankheiten. Das muss man sich mal vorstellen. 1990 erst. So, und noch eine Mail von Jana, die schreibt, hey Domian, wer war dein Favorit beim Eurovision, ich sage immer Grand Prix, deswegen geht mir das so schwer von den Lippen, Contest. Am Samstag. Liebe Jana, seit gefühlten 300 Jahren habe ich zum ersten Mal die Sendung oder den Wettbewerb nicht gesehen. Er hat mich dieses Jahr überhaupt nicht interessiert. Und jetzt das Lied, was gewonnen hat, naja, es ist halt ein Liedchen. Ich glaube, ich habe nicht so viel verpasst. Ende der Postecke. Und jetzt machen wir weiter mit der Sendung und ich bin verbunden mit Moritz und Moritz ist 26. Hallo Moritz. Ja, hallo Jürgen. Hallo Moritz. Um was geht's? Dass ich gekommen bin. Ja, freue mich, dass du da bist. Ja, also es geht um Folgendes. Ich habe so das Gefühl, dass ich ein Problem damit habe, Sex und Liebe zusammenzubringen. Mhm. Das heißt, ich habe jemanden kennengelernt, ein Mann. Ja. Und es ist jetzt nicht das erste Mal, aber es ist diesmal sehr stark das Gefühl, dass ich zwar mich jetzt sehr zu ihm hingezogen fühle, aber es ist einfach so, dass ich diese sexuelle Komponente, dass mir das irgendwie vom Bauch heraus total irgendwie, ich das nicht so wirklich, diese zwei Bilder übereinander bringen kann. Das ist für mich einfach... Jetzt habe ich bisher Bahnu verstanden. Ja? Im Klartext. Genau. Erst eine kurze Vorabfrage. Bist du bisexuell oder schwul? Schwul. Schwul, so. Genau. Du hast dich in diesen Mann verliebt. Also ich will jetzt noch nicht wirklich von Liebe reden, aber ich fühle mich sehr zu ihm hingezogen. Ja, und auch sexuell hingezogen? Ich sag mal so, wir haben schon sehr, sehr ein sehr, sehr zärtliches Miteinander, sage ich. Es ist so Schmusen, Küssen und sowas ist natürlich alles mit dabei, aber es ist einfach eine sehr es kam bisher einmal dazu, dass wir wirklich so diese Schwelle überschritten haben, dann wirklich, dass es etwas Sexuelles wurde. Heißt das, dass du dich in einen Mann, wenn du dich in einen Mann verliebst, dass das dann sexuell nicht so läuft, wie du dir das vorstellst? Und wenn es sexuell gut läuft, du dich aber nicht in den Mann verlieben kannst? So? Ich erkläre es mal andersrum. Es ist, es war nicht immer so. Ich hatte früher in meiner Teenagerzeit war das natürlich alles so wirklich so in einem Einklang. Da war natürlich das eine da und konnte ohne dem anderen gar nicht sein. Da war wirklich so diese emotionale Liebe und auch die körperliche Liebe, das ging so miteinander einher. Mhm. Aber so in meinen letzten beiden Beziehungen hat sich das so, wenn ich das so von heute so ein bisschen zurückverfolge, ist das so wirklich so, dass sich das mehr und mehr entwickelt hat. Und ich glaube, das kommt vielleicht daher, dass ich mich da sehr, sehr schnell unter Druck gesetzt fühle. Dass ich so ein bisschen das Gefühl bekomme, auch wenn es vielleicht unbegründet ist, dass ich unbedingt halt meinem Freund, meiner Beziehung wirklich so das Beste geben muss und ich mich da selber total unter Druck fühle. Und deshalb die Sexualität nicht funktioniert? Und deshalb mich so auch so ein bisschen Panik vorhabe. Also Panik. Panik vor der Sexualität, oder wie? Ja, und dass auch durch diese Panik auch irgendwie die Lust dadurch auch total verschwindet. Auf die sexuelle Komponente. Fällt mir gerade schwer nachzuvollziehen. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe mit meinem besten Freund auch schon drüber gesprochen und der ist halt auch sehr, sehr monogam veranlagt und der hat überhaupt nichts mit anfangen können. Der hat es sehr schnell wieder von sich weggeschoben und hat irgendwie mit diesem Gefühl, was ich ihm geschildert habe, konnte überhaupt nicht mit anfangen. Also in Anbetracht dessen, dass du auch die andere Erfahrung schon gemacht hast, wundert mich das so. Früher war es gut bei dir. Da war das eine Ebene, Sexualität und Liebe. Ja, so. Genau. Und aber jetzt erst in dieser Beziehung und auch in der letzten war es auch schon kompliziert, sagst du? Auch schon in der vorletzten. Es hat sich dann noch nicht so krass. Es ging so peu à peu, hat sich das irgendwie so eingeschlichen. Liegt es vielleicht an deiner Sexualität? Hast du eine besondere Sexualität? Überhaupt nicht. Also ich habe keine besonderen Fetische? Nein, auch nicht. Warst du in der Zeit, als du nicht in den Beziehungen warst, sehr sexuell aktiv? Nee, ich war wirklich treu gewesen. Nein, als du nicht in den Beziehungen warst, so zwischendurch, warst du da sehr aktiv? Ich hatte natürlich irgendwie auch mir meine sexuelle Befriedigung natürlich schon geholt, aber ich hatte jetzt nicht irgendwie jede Woche irgendwie eine andere Geschichte. Gut, nicht im Übermaß. Nicht im Übermaß, nö. Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, in einer meiner letzten Beziehungen, die auch wie gesagt sehr monogam waren, hatte ich so das Gefühl, dadurch, dass ich halt diesen sexuellen Drang, den mein Partner hat, nicht so wirklich hundertprozentig erwidern konnte, hatte ich auch dann wirklich mit dem Gedanken gespielt, weil ich Mitleid mit ihm hatte, eben eventuell sogar, habe ich mir überlegt, vielleicht sogar ihm auf gut Deutsch mal so einen Freipass zu geben. Zu sagen, okay, also, wenn ich dir das nicht geben kann, was okay, du aber auch, vielleicht liegt es einfach am Partner, dass du nicht den Partner hast, der dich sexuell auch so anzieht, wie es eigentlich deinem Wunsch entsprechen würde. Könnte natürlich sein. Wie ist denn das jetzt mit deinem jetzigen Freund? Den jetzigen Menschen, um den es da geht. Ist das ein geiler Typ? Ich hab ihn gesehen das erste Mal und er hat mich sofort angesprochen. Angesprochen ist das eine, hat er dich vom Stuhl gehauen? Bitte? Ich sag angesprochen. Hat er dich vom Stuhl gehauen, als du ihn so gesehen hast. Ging das, wow. Das jetzt nicht, aber das war früher nicht so. Auch als ich da wirklich da noch keine Probleme mit diesen zwei Komponenten hatte. Das war früher nicht so. Es war im Grunde genommen, wenn ich so zusammenschaue, ist es wirklich so gewesen, die Typen, mit denen ich zusammen war, das waren nie wirklich Leute, wo ich jetzt auf jeden Fall gesagt hätte, hätte ich ihn irgendwo auf der Straße gesehen, hätte ich mich nach dem umgedreht. Das war es eigentlich seltener. Ich habe dann wirklich so... Vielleicht liegt da der Hase im Pfeffer. Ja, vielleicht. Also ich weiß ja nicht, nach welchen Kriterien du deine Liebesbeziehung aussuchst. Ich meine, die ideale Kombination ist ja, dass man jemanden richtig scharf findet. Ja. Und es dann eben auch herzensmäßig gut funktioniert. Das ist die ideale Kombination. Es gibt natürlich auch viele andere Varianten, die auch funktionieren. Aber vielleicht solltest du mal mehr Augenmerk darauf legen, dass du jemanden findest, der dich auch wirklich sexuell extrem anspricht. Aber so einfach ist es, glaube ich, nicht. Da ist auch noch was anderes im Busch. Also es ist natürlich so, dass ich schon viel, viel mehr eigentlich, wenn ich mit Leuten, egal ob jetzt in einer Beziehung oder freundschaftlich oder sonst irgendwas, irgendwie wirklich mich öffnen will, dann schaue ich schon eigentlich viel mehr auf andere Werte als jetzt gewisse Body-Index-Maße. Aber was ist das für ein Druck, von dem du gerade gesprochen hast? Was benennt man, erklärt man diesen Druck? Ich verstehe es gar glaube, nicht. Ich glaube, als Außenstehender. Ich sag's nur, du erzählst mir, da ist jemand, den du eigentlich auch durchaus nett und attraktiv findest. Du findest den vom Typ und vom Herzen her toll und man nähert sich so allmählich an. Wo und warum entsteht da ein Druck? Ich glaube, der Druck hat vielleicht auch so ein bisschen mit Erfahrung zu tun. Also ich hatte meine letzten beiden Beziehungen, die ich vorher hatte, das war jetzt auch schon im Zeitraum der letzten 5 Jahre, das waren Beziehungen, wo ich jetzt, sage ich jetzt mal, ohne jetzt ins Detail zu gehen, jetzt nicht wirklich nett behandelt wurde. Mhm. Und das war auch dann, natürlich ging das auch so ein bisschen, habe ich das auch ein bisschen reflektiert. Und auch wenn ich eigentlich da ziemlich aufgeklärt und auch ziemlich mit beiden auf dem Boden stehe, habe ich immer so ein bisschen so einen Makel hinterlassen und ich habe immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, so ich würde das besser machen. Aber dann ist es doch schon ein bisschen mehr klar, Moritz, dass du einfach Angst hast, je mehr man sich, ist das alte Lied, je mehr man sich fallen lässt, je mehr man sich öffnet, desto verletzbarer ist es. Je mehr man sich zeigt und jemanden zuwendet, ob Mann oder Frau, ist völlig egal, desto mehr tut es weh, wenn diese Person nicht adäquat mit einem umgeht. Und wenn du zweimal schlechte Erfahrungen gemacht hast, kann ich das schon verstehen, dass du da vorsichtiger bist. Aber auch wenn man einige Male falsche Erfahrungen, schlechte Erfahrungen gemacht hat, finde ich, sollte man einer neuen Liebe wirklich, klingt jetzt ein bisschen trivial, aber einer neuen Liebe auch wirklich eine neue Chance geben. Weil diese Person kann ja nun nichts dafür, was du da früher mit irgendwelchen anderen Kerlen erlebt hast. Ja. Und wenn man sich vielleicht auf so eine Haltung, wenn du so eine Haltung für dich hinkriegst, wenn du dir das mal so überlegst, vielleicht läuft es dann auch einfacher und der Druck ist ja weniger da. Naja, klar. Ja, also es ist ja auch nicht so, dass ich jetzt wirklich da total Riegel vorgeschoben habe. Ich habe dann nur zu verstehen gegeben, so als es dann mal dazu kam, dass dann wirklich, sag ich mal, die Pferde mit uns durchgegangen sind, habe ich dann sofort halt am nächsten Tag gesagt, so Moment, ich muss jetzt mal einen Gang zurückschalten. Das geht jetzt erstmal so in Richtung nicht. Okay. Ich muss jetzt. Es ist ja okay, wenn du es ein bisschen vorsichtiger angehst, aber versuch mal die Vergangenheit wirklich Vergangenheit zu lassen und blockiere dir dadurch nicht eventuell neues Glück und neues gutes Leben. Ja. Belassen wir es mal. Bitte? Sei nicht dein eigener Feind. Genau, ganz genau. Ja, genau. Richtig. Moritz, belassen wir es mal. Ich wollte dir noch was sagen. Und zwar, ich kenne jetzt deine Show inzwischen schon so, ich würde jetzt, ohne zu lügen, also mindestens 12 Jahre. Mhm. Oh, lala. Und, ich muss ehrlich sagen, es hat mich auch damals in meiner Coming-out-Phase wirklich sehr, sehr beflügelt, dass es einen Ort gibt, wo Leute so unbezwungen ihr Herz ausschütten können. Und ich muss sagen, das hat mich auch damals wirklich so ein bisschen, muss ich sagen, dass die Tatsache, dass es sowas gibt, dazu beflügelt, dass ich so ein bisschen mit mir selber ins Reine komme und ich wollte es einfach mal sagen. Und das ist aber nett. Danke sagen dafür. Das ist aber sehr nett. Da freuen wir uns sehr drüber, wenn wir so eine Rückmeldung kriegen. Und in dem kleinen Rahmen, in dem wir das hier leisten können, machen wir das natürlich auch sehr gerne. Ja. So, lieber Moritz, jetzt danke für... Sachen, da ist vielleicht gar nicht mehr so schlecht, wenn wir noch einen Schulterklopfer abzukommen. Lieber Moritz, vielen lieben Dank. Und, danke dir. Ich wünsche dir viel Glück mit der hoffentlich neuen großen Liebe. Ja, danke dir. Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao. So, liebe Leute, morgen ist Themennacht und das Thema morgen heißt Geiz und Gier. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die sehr geizig sind und gierig sind, die also nie genug kriegen können von Geld, von irgendwelchen materiellen Reichtümern, von Erfolg, von Sex, von Frauen, von Männern. Und ich möchte gerne mit Leuten reden, die absolute Geizkrägen sind, die also auf jeden Cent gucken, anderen nichts gönnen und irgendwie nur die Nehmer sind und nichts geben können. Und gerne auch mit Leuten, die sehr eng an geizigen und gierigen Menschen dran sind. Wie erlebt ihr das? Wie findet ihr diese Leute um euch herum, die geizig und gierig sind? Also wenn ihr euch gerne mit mir darüber unterhalten wollt, wenn ihr auch sagt, ja, ich stehe dazu und ich bin geizig, ich finde auch, dass man geizig sein muss und dass man Dinge auch zusammenhalten muss, dann meldet euch unter domian@wdr.de oder ruft morgen ab 0 Uhr an, wie immer unter der bekannten und kostenfreien Telefonnummer. So, weiter mit der freien Themennacht und hier ist der Thomas und Thomas ist 34. Hallo Thomas. Ja, hallo Jürgen, grüß dich. Hallo Thomas, um was geht's? Ich habe ein tierisches Problem, meine Welt bricht gerade total zusammen. Hört sich zwar gerade ein bisschen komisch an, aber ich habe vor 6 Wochen meine Frau sozusagen beim Fremdgehen erwischt. Okay. Lässt uns praktisch sitzen mit 2 kleinen Kindern. Bei mir bricht wirklich gerade alles zusammen. 2 kleine Kinder, wie alt sind die Kinder? Meine Kinder sind 2 und 4. 2 und 4 und sie lässt dich mit den Kindern alleine? Richtig, ja. Also ich sag mal so, ich will es mal ein bisschen kurz zusammenfassen. Ja. Wir haben, also meiner Meinung nach, und ich behaupte auch im Sinne von meiner Frau, wir haben immer eine Traumehe geführt. Nach Aussehen haben alle gesagt, Mensch, ihr führt eine tolle Ehe, euch geht's gut. Ja. Wie lange hat die gedauert, die Ehe? Ich bin auf den Tag fast 5 Jahre, oder wir hatten am 18. April, hatten wir 5. Hochzeitstag. Mhm, mh. Und am 10. April habe ich sie erwischt mit einem Geschäftskollegen, den ich ihr noch vorgestellt habe, der auch 2 kleine Kinder hat, auch, ich glaube, 20 Jahre verheiratet ist und ja. Wo hast du sie erwischt? Ich hatte so ein komisches Gefühl im Bauch, weil sie auf einmal seit ein, zwei Wochen, ja, wie soll ich sagen, sich komisch halt benommen hat, ihr Handy andauernd noch bei sie, Ton aus und was weiß ich. Ja, und dann bin ich irgendwann nach Hause gekommen und dann habe ich ihr Handy da liegen sehen, was ich normal nie mache, habe reingeguckt und dann sah ich dann so tolle SMS, es ist so schön bei dir im Arm und du küsst so gut und ja, es war nicht sehr angenehm in dem Moment. Achso, du hast sie nicht in flagranti erwischt, sondern... Nee, das wäre der nächste Schritt gewesen, aber das habe ich mir dann verkniffen. Aber so schnell ging das jetzt alles und jetzt ist sie schon weg? Ja, sie ist abgezogen bei mir zu Hause. Also, zu dem Typ oder alleine ausgezogen? Nee, sie ist zu ihrer Mutter gegangen und sie trifft sich nach wie vor mit ihm und ich sag mal, ich werde das Gefühl nicht los. Es hört sich jetzt echt krass an. Ich glaube, meine Frau ist wirklich krank und hat ein psychisches Problem. Weißt du, wir bauen gerade ein Haus zusammen. Wir hatten ein Haus vorher auch in der Nähe von Köln, das haben wir verkauft, weil wir uns vergrößert haben und sind dann übergangsmäßig zu meinen Eltern ins Haus eingezogen, die wirklich auch viel Platz haben. Also wir haben auch eigene Schlafräume gehabt, ein eigenes Wohnzimmer, eigenes Bad, halt nur keine eigene Küche. Mhm. Ja, und das war laut ihr der Grund, damit ist sie nicht fertig geworden und ja. Womit ist sie nicht fertig geworden? Ja, das hier mit der ganzen Situation, mit meinen Eltern, das wäre so beengt für sie gewesen. Ach so, ach so. Und Ja, und der Mann hätte ja einfach zugehört und wie gesagt, ich habe gerade eben noch... ich meine, weißt du, Thomas, man ist natürlich geneigt zu sagen, mein Partner ist psychisch krank, weil er mich verlässt. Ja, weil es ist teilweise echt schizophren, was sie erzählt, ja, weißt du? Ja, ja, so biegt man es sich manchmal auch hin, um es weniger schmerzhaft zu sehen. Vielleicht war sie deine einfach überdrüssig. Ich frag dich nur mal so. Was nochmal bitte? Ich habe dich gerade nicht ganz verstanden. Nee, ich frage einfach so, vielleicht war sie einfach deiner überdrüssig. Das weiß ich, glaube ich nicht. Also ich sag mal, wir hatten immer, also wie gesagt, wir hatten bis Januar, da sind wir aus dem Haus ausgezogen, als wir hatten eine harmonische, eine super laufende Ehe, weißt du? Glaubst du? Weiß ich, sagt sie auch selber. Sagt sie selber. Wir waren im März noch zusammen im Skiurlaub und da, wie gesagt, das war ja 4 Wochen vorher. Da hatten wir einen sehr romantischen, tollen Urlaub mit wunderschönen Momenten, mit einem wunderschönen Abenden. Ja, wie gesagt, das war alles wunderbar. Jetzt hat sie das so begründet, wie du es gerade erklärt hast, da mit den Eltern, dass ihr das auch so viel ist und dass der Mann ihr zuhört. Offensichtlich hörst du ihrer Auffassung nach ihr nicht genug zu. Genau. Was hat sie denn noch? Gibt es noch weitere Gründe, weswegen sie jetzt gegangen ist? Nein, ehrlich gesagt, nein. Sagt sie auch selber, es gab keine weiteren Gründe. Und das ist das, was ich so krass finde. Das ist so, wo ich sage, da kann man nicht einfach mal eine Beziehung jetzt wegen wegschmeißen. Da kann man doch versuchen, mal zu reden drüber. Ja, oder. Finde ich allerdings auch. Finde ich auch. Und sie hat die beiden Kinder bei dir gelassen. Wie schaffst du das? Ich gehe mal davon aus, dass du berufstätig bist. Ich bin berufstätig. Ich habe am 2. Mai noch meinen Job angefangen. Bin karrieremäßig, konnte ich mich verbessern, was ich dann auch gemacht habe. Und ja, da kriege ich gerade auch noch volle Breitseite, wo ich wirklich Leistung bringen muss. Und wie schaffst du das mit den beiden Kindern? Die sind 2 und 4 Jahre alt, das heißt, die müssen ordentlich betreut werden. Und ja, mein Sohn geht im Kindergarten von morgens bis nachmittags um 3, 4. Und meine Tochter, die ist bei meinen Eltern. Ich wohne ja noch, wie gesagt, mein Haus ist noch nicht fertig, was ich gebaue mit meiner Frau oder mit meiner Ex-Frau, wie auch immer. Also da kümmern sich die Eltern ein bisschen rum. Da kümmern sich meine Eltern sehr stark mit drum und sie sind mir da gleich echt eine große Hilfe. Ja, wie reagieren denn jetzt die Kinder, vor allen Dingen das 4-jährige Kind, darauf, dass die Mama weg ist? Der kriegt so viel mit, das tut mir echt weh. Und der Kleine, der kommt halt zu mir und äußert schon so Sachen wie, Papa, ich hab dich immer lieb, egal wo wir wohnen. Wo ich sage, hey, das kleine Kerlchen, das macht den fix und fertig. Und das macht mich dann noch viel mehr fertig. Was denkt sie sich denn, wie soll es denn weitergehen? Ja, das kann ich dir sagen. Also ich habe mich dann mit ihr auch zwischendurch mal getroffen. Dann auf einmal schreibt sie mir dann eine SMS von wegen, hey, wo ich dich gesehen habe, habe ich wieder Schmetterlinge im Bauch. Eine Woche später sagt sie zu mir, pass mal auf, meine Gefühle zu dir reichen nicht. Ich will keine Beziehung mehr mit dir. Ich treffe mich weiter mit dem anderen. Dann sagt sie eine Woche später, ich habe mit dem auch Schluss gemacht. Einen Tag später sagt sie mir, nee, ich habe mit dem wieder Kontakt, weil er hat mir auch wieder was geschrieben. Und jetzt kann ich deine Vermutung auch verstehen, die du gerade geäußert hast. Ja. Das ist nicht normal. Das ist für mich echt nicht normal. Sagt sie denn nichts, vermisst sie denn nicht ihre Kinder? Die holt sie sich dann ab und zu mal. Also ich sag mal, 80% der Zeit sind die Kinder bei mir. Hast du ihr denn, ich meine, das ist ja in so einer Situation, das kleine Einmaleins, das vielleicht zu machen, hast du ihr das vorgeschlagen, dass ihr in eine Eheberatung zusammengeht? Wollte sie am Anfang machen, habe ich dazu gesagt, pass mal auf, ich habe kein Problem. Ich überspitze jetzt mal, für mich war Eheberatung, ich setze mich auf eine Couch und werde von einem, werde von einem durchforstet und der redet mir noch eine schlechte Kindheit ein, wo ich immer gesagt habe, nee, brauche ich nicht. Aber ich sehe das mittlerweile anders, wo ich sage, hey, vielleicht bringt uns das ja was. Ja, das kann man schon ausprobieren. Das muss nichts bringen, aber man kann es probieren. Es ist halt eine neutrale Person, die sich mit der Thematik, mit solchen Thematiken ganz gut ausgehen kennt und man sitzt gemeinsam am Tisch und man legt vielleicht anders die Fakten auf den Tisch, als wenn man mit dem Partner alleine redet, wenn eine neutrale Person dabei ist. Es wäre interessant, wenn deine Frau jetzt auch noch am Telefon wäre das für mich ein hochinteressantes Gespräch, wie sie jetzt sich da positionieren würde. Ja. Kannst du sie denn nicht in die Richtung bittend drängen, dass ihr das zusammen doch mal als letzte Chance mal zusammen macht? Ich sag mal, ich versuche das natürlich. Ich treffe mich auch morgen Abend mit ihr wieder, wo wir einfach mal an einem neutralen Ort miteinander reden, also wirklich nur reden. Wenn es so ist, wie du es mir gerade geschildert hast, wäre ich an deiner Stelle auch absolut schockiert. Nur es ist so schizophren für mich, weißt du, wir haben ein Haus verkauft, haben dann Darlehen drauflaufen, was wir weiter bedienen, weil wir das aufs neue Haus umschreiben lassen, brauchen noch ein zweites Darlehen, weil das zweite Haus teurer ist. Und dann sagt sie zu mir, pass mal auf, egal was passiert, ich gehe mit dir zur Bank und unterschreibt auch den Darlehensvertrag mit mir, aber sagt mir gleichzeitig, ich will aber mit dem anderen Mann erstmal gucken, was da läuft. Das ist für mich so, Das verstehe ich nicht. Mhm. Also ich würde das nicht tun. Ja, ich auch nicht. Das würde ich auch nicht verstehen und ich würde es auch nicht tun. Mach ich auch nicht, ja. So, und das wäre natürlich eine super Sache, wenn man das am Tisch mit einem Eheberater zusammen mal ganz klar besprechen würde. Denn ich könnte mir vorstellen, wenn ihr beide miteinander redet, verhakt sich das schnell. Okay. Weiß ich nicht. Also ihr streitet vielleicht schnell oder ihr kommt nicht zu dem... Nee, ich muss ganz ehrlich sagen, ich versuche da echt ruhig zu bleiben, weil ich habe auch, wie gesagt, Führungsverantwortung im Job. Ich versuche auch meinen Job damit zu verbinden, zu sagen, hey, so rede ich mit meinen Angestellten auch wenn ich mich noch so über die ärgere, aber ich bleibe ruhig. Ich versuche ruhig zu bleiben, möglichst wenig Emotionales reinzubringen. Ja, ist natürlich in so einem Fall auch ausgesprochen schwer. Hier geht es ja fast nur um Emotionen. Es geht um deine Familie, um deine Liebe, um die Kinder. Das ist ja alles hoch emotionalisiert. Also, ich weiß nicht, Thomas, die einzige Lösung, oder Lösung nicht, aber den einzigen Rat, den ich geben könnte, in Eheberatung. Unbedingt versuchen, mit ihr dahin zu gehen. Und ich sag mal, die können mir auch helfen, was meine Gefühlswelt angeht, weil ich sag mal, ich weiß jetzt nicht, ob es weitergeht, aber wenn es weitergeht, weil es sind dann für mich so Sachen, macht sie es wieder, was hat sie mit ihm alles gemacht, das sind Fragen für mich, die zermalern mich gerade, die machen mich fix und alle. Deswegen bin ich auch heute zu einer Sendung gekommen, wo ich echt hier wach im Bett liege, Schweißausbrüche auf einmal habe und sage, hey, was geht hier los? Mach Folgendes, schlage ihr das vor, dass ihr da gemeinsam hingeht. Ja. Mache einen Termin, du kannst ihr den Termin ja schon sagen. Ja. Wenn sie nicht mitkommt, dann sagst du ihr, und du machst es dann auch, dann gehst du da alleine hin. Ja. Das kann man auch machen, man kann auch alleine zu einer Eheberatung gehen. Okay. Das ist schon mal ganz gut, dann hast du schon mal einen festen Punkt, wo du auch reden kannst und vielleicht gibt es von da aus noch weitere Möglichkeiten, dass der Eheberater dich irgendwo hinlotst, dass du einfach auch eine Beratung an deiner Seite hast. Das kann ich gut verstehen, dass man da völlig in der Luft hängt und gar nicht weiß, was man machen soll. Ja, das ist das, was mich echt fertig macht. Diese 6 Wochen kann sie mir nicht sagen, hey, ja oder nein. Ja, genau. Ich habe versucht, sie da unter Druck zu setzen. Ich habe auch schon gesagt, pass mal auf, für mich geht das so nicht weiter. Wir haben auch schon einen Termin bei einem Anwalt, wo wir uns, also das ist ein Freund von meinen Eltern, wo wir uns zusammen beraten lassen, weil es ja auch ums Haus irgendwo gehen muss. Mhm. Muss ja auch irgendwie weitergehen. Mhm. Und das macht sie alles mit, wo sie sagt, hey, das ist für mich alles kein Thema. Und und dann am nächsten Tag, ja, ich würde ja schon gerne mit dir wieder in das Haus einziehen. Ja, da wird man ja irre. Ja, das werde ich auch fast gerade. Also ich sag mal, ich übertreibe jetzt mal, brauchst du keine Sorgen machen, dass ich mir was antue, aber es macht mich echt alle. Es macht mich echt total. Es saugt mir alle Energie, die ich habe. Thomas, wir rufen dich jetzt nochmal an und dann bekommst du von der Sabine, meiner Psychologin, ein paar Eheberatungsadressen in deiner Umgebung. Fädel das ein und mach das so. Dann machst du hundertprozentig nichts falsch. Okay. Und in der Hoffnung, dass sich da irgendwas Gutes für dich und für euch dann abzeichnet. Alles Gute von Herzen. Danke, vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne, Thomas. Alles Gute. Ich drücke die Daumen. Getan. Tschüss. Dankeschön. Ciao. Tschüss. Und hier ist Jörg, 43. Guten Morgen, Jörg. Hallo? Ja, hallo. Hallo, Jörg. Grüß dich. Ja, erstmal ein Riesenlob an deine Sendung. Dankeschön, vielen Dank. Also, was ihr da vollbringt, ist riesig. Also, ich bin begeistert. Ich schaue die Sendung seit Jahren und also ein Riesenlob an dich und an das ganze Team. Vielen Dank. Also ich bin begeistert. Sehr nett. So, da hat das Team auch gehört und jetzt kommen wir zu deinem Thema. Ja, ich habe ein Riesenproblem. Oder was heißt ein Problem? Mein Hauptproblem ist, meine Mutter hat sich vor ziemlich genau 2 Jahren selbst getötet. Mhm. Sie hat sich einen Strick um den Hals gebunden und hing dann am Balkon und in der Phase war ich, auch in dem Haus und die Katze hat meine Mutter gefunden und ich bin dann auf die Terrasse und habe dann meine tote Mutter gefunden. Also wirklich ganz, ganz schlimm. Du hast sie erhängt vorgefunden. Genau. Wie lange hing sie da schon? Wann war der? Das weiß ich nicht. Kurz danach kam die Kripo und wahrscheinlich 5-6 Stunden. Mhm. An dem Tag ist sie aus dem Urlaub aus Mallorca zurückgekommen. Weißt du, warum sie es getan hat? Also sie hatte vorher auch schon Depressionen. Und also man konnte vielleicht befürchten, dass was Schlimmes passiert, aber also ich habe es nicht für möglich gehalten und also ja, dass ich meine eigene Mutter so finden musste, ja, habe ich nicht für möglich gehalten und Jörg, ich kann mir das noch nicht gar nicht so richtig vorstellen. Du hast gesagt, sie hat sich an einem Balkon, also von außen, im Freien erhängt. Ja, also der das Haus oder die Wohnung oder wie auch immer, das war so, ja, also es gibt Parterre, es gibt erste Etage und in der ersten Etage war ein Balkon mit so einem Geländer und an dem Geländer hat meine Mutter ein Abschleppseil aus dem Auto angebunden und ja, ist dann irgendwie so vollbracht, dass sie dann an dem Abschleppseil so gehangen hat und ist quasi runtergesprungen von dem Balkon und hing dann draußen an dem Geländer. Also wahrscheinlich, oder so wie Nachbarn auch sagen, hat sie auf einem Stuhl dann wohl gestanden und ist dann von dem Stuhl dann weggesprungen, dass sie noch an dem Seil hing. Hast du sie, als du auf diesem Balkon, du bist auf diesem Balkon rausgegangen, hast du sie sofort gesehen? War sie sofort zu sehen? Nein, also ich habe sie so gefunden, es war so, also dieser Balkon war ja erste Parterre, also erste Etage, also und ich bin Parterre, beziehungsweise die Katze hat rumgeschrien und ich habe gedacht, was ist los? Rosi heißt die Katze, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, die Katze hat rumgeschrien auf der Terrasse Parterre. Ich bin dann auf die Terrasse in den Gartenbereich rausgegangen und habe dann geguckt und habe dann erst gedacht, meine Mutter steht da, aber die hat nicht gestanden, sondern die hat an einem Seil gehangen. Ja, nur das ist natürlich auch ja die Beine waren sozusagen auf dem Boden oder die hatte Hausschuhe an. Also sie stand dieses quasi. Dieses Bild werde ich nie vergessen. Das glaube ich. Also das hat sich tief eingebrannt, das Bild. Deine Mutter hat nichts hinterlassen, keinen Brief, irgendeine Nachricht, irgendwas? Doch, mehrere. Was? Aber die waren schon älter. Und was ist daraus zu lesen? Ja, dass sie irgendwie keine Lust mehr hatte zu leben und das Leben alles so schwer ist und ich weiß es nicht. Und das macht dir, das ist jetzt 2 Jahre her, das ist nicht lange, das macht dir natürlich verständlicherweise heute noch sehr, sehr zu schaffen. Das macht mir sehr zu schaffen, beziehungsweise ich verstehe es bis heute nicht. Lebte deine Mutter alleine? In der Phase schon, beziehungsweise in der Phase, wo sie sich selbst getötet hat, habe ich ja auch da gewohnt. Na, ich meine, also sie lebte nicht mit deinem Vater oder mit einem anderen Partner zusammen? Nein, mein Vater war da verstorben und... Ich finde es besonders, also es ist ja schon schlimm genug, wenn man seine Mutter auf die Weise verliert, überhaupt die Mutter zu verlieren, auf die Weise zu verlieren und sie dann auch noch zu finden, ist natürlich der Inbegriff des Traurigen und Furchtbaren. Insofern kann ich das mir sehr gut vorstellen, dass diese 2 Jahre gar nichts waren, dass das alles präsent ist in deinem Kopf. Wie hast du denn jetzt die letzten 2 Jahre gelebt? Ich habe, das Schlimme ist, ich habe 13 Jahre mit einer Partnerin zusammengelebt, dann mit meiner Mutter, also nach der Trennung mit meiner Partnerin, dann mit meiner Mutter und als diese Katastrophe passiert ist, oder seitdem lebe ich alleine und das ist einfach eine Katastrophe. Das heißt, deine Partnerschaft ist durch dieses Unglück auch kaputt gegangen? Nein, so kann man das nicht sagen, aber also ich wollte damit sagen, ich habe nie alleine gelebt. Also 40 Jahre, sag ich mal, habe ich nie alleine gelebt. Dann habe ich mit meiner Mutter gelebt und die hat sich dann vor meinen Augen selbst getötet. Und seitdem lebe ich alleine und das ist ganz schlimm. Das glaube ich. Jörg, du hörst die Musik im Hintergrund. Das heißt, wir können jetzt hier nicht mehr gemeinsam reden. Aber keine Sorge, wir rufen dich jetzt gleich nochmal zurück. Ich bitte dich aufzulegen und wir melden uns gleich wieder bei dir. Okay? Ja, okay, alles klar. Also danke. Machen wir das, lieber Jörg. Bis gleich. Tschüss. So, liebe Leute, das war's heute in der Technik. Ansgar Machalitzki. Morgen heißt unser Thema Geiz und Gier. Ich möchte ja mit geizigen und gierigen Menschen sprechen und mit Angehörigen von geizigen und gierigen Menschen. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen unter der bekannten Nummer oder mailen domian@wdr.de. Gute Nacht, schöne Nacht. Bis morgen. 1 Uhr Radio 1 live und WDR Fernsehen. Bye bye. Tschüss.